Ein Vorwand, Eindrücke auszutauschen, die Weltprobleme zu lösen, Intrigen zu spinnen und geheime Verschwörungen auszuhacken. Kein Mensch würde etwas von den Artikeln und Kommentaren der politischen Zeitschriften verstehen. Wäre er nicht Stammgast bei einem der zu Hunderten stattfindenden politischen Frühstücke? Er begrüßte den Doktor. Bernstein ließ seine massige Figur in den gebrechlichen Sitz zurückfallen und reichte Felix einen Umschlag. Das Ministerium des Innern ladet Sie zu der Verleihung der Preise für Wissenschaften und Künste ein. Die Preisverleihung findet im Nationalpalast im Saal der Vergebung statt. Um strikte Pünktlichkeit wird gebeten. Der Staatspräsident selbst wird die Auszeichnungen überreichen. Dass du mir morgen ja nicht fehlst, Felix. Eher sterbe ich, als dass ich versäume, wie Sie den Preis für Wirtschaftswissenschaften erhalten. Außerdem, als Beamter schlägt man eine Einladung des Präsidenten nicht aus. Kennst du ihn? Bernstein starrte auf den wasserhellen Stein, der in dem Ring an seinem Wurstfinger funkelte. Vor ein paar Monaten nahm ich im Nationalpalast an einer Arbeitstagung über Ölreserven teil. Die berühmten mexikanischen Ölreserven.